»Warum denn nicht?« sagte Svidrigailow lächelnd, stand auf und nahm seinen Hut. »Nicht, weil es mir großen Spaß machte, sie zu belästigen. Als ich hierher ging, rechnete ich nicht mit dieser Möglichkeit, obwohl mir ihr Gesicht schon heute früh aufgefallen war.« »Wo haben Sie mich heute früh gesehen?« fragte Raskolnikow beunruhigt. »Zufällig. Es kommt mir immer so vor, als wäre etwas in Ihnen, was meinem Fall entspricht. Regen Sie sich nicht auf. Ich bin nicht aufdringlich. Ich bin mit Falschspielern gut ausgekommen, bin dem Fürsten Svirbei, einem entfernten Verwandten und Würdenträger, nicht lästig geworden, habe es verstanden, Frau Prilukow ein Gedicht über Raphaels Sixtinische Madonna ins Album zu schreiben, habe mit Marfa Petrowna 7 Jahre auf einem Fleck gelebt, habe in früheren Zeiten mitunter auch im Nachtasyl am Heumarkt geschlafen und werde nun vielleicht mit diesem Berg im Luftballon aufsteigen. Nun, schon gut. Erlauben Sie mir die Frage, wollen Sie bald Ihre Reise antreten? Welche Reise? Von der Sie sprachen. Sie sagten doch selbst. Ach ja, in der Tat, ich sprach von Mon Voyage. Nun, das ist eine sehr große Frage. Wenn Sie wüssten, wonach Sie mich soeben gefragt haben, fügte er hinzu und lachte auf. Vielleicht aber werde ich statt Mon Voyage anzutreten heiraten. Ich werbe um eine Braut. Hier? Ja. Wann haben Sie denn Zeit dazu gefunden? Aber mit Avdotja Romanowna möchte ich doch sehr gern noch einmal zusammentreffen. Ich bitte Sie, in allem Ernst. Nun, auf Wiedersehen. Ach ja, da hätte ich es bald vergessen. Bitte, Rodion Romanowitsch, teilen Sie Ihrer Schwester mit, dass sie im Testament Marfa Petrownas mit 3000 Rubel bedacht ist. Das ist absolut gültig. Marfa Petrowna hat es eine Woche vor ihrem Tode so bestimmt, und zwar in meiner Gegenwart. In 2 bis 3 Wochen wird Avdotja Romanowna das Geld erhalten. Sagen Sie die Wahrheit? Die volle Wahrheit. Teilen Sie es ihr bitte mit. Nun, Ihr gehorsamster Diener, ich wohne nicht sehr weit von Ihnen. Beim Weggehen stieß Svidrigailow in der Tür mit Rasumichin zusammen. Es war schon fast 8 Uhr, beide eilten zu Bakalejews möblierten Zimmern, um früher als Luschin dort zu sein.